38. Abschnitt. Thesen, Erkenntnisse und ihre Anwendung. A. Was wir nun wissen. Die letzten Rätsel der Bibel sind gelöst. Was 2000 Jahre lang unseren Blick trübte, ist als Nebelschleier verflogen. Die Bibel ruht auf arisch-germanischer Grundlage. Ihre wertvollsten Teile sind von jüdischen Priestern gefälscht worden, damit ihr Volk als heiliges, auserwähltes Volk Gottes erscheine, durch diesen Schwindel die Weltherrschaft erhalte und in der Erreichung dieses Zieles durch das irregeführte Ariatum nicht gehindert werde. Die Berichte über Weltschöpfung, Paradies, Sündenfall und Sintflut sind urgermanisch. Die angeblich prophetischen Teile der Bibel, die Propheten und die Offenbarung Johannes, sind für die Zwecke des Judentums zurechtgestutzte und mit mancherlei Zutaten versehene Berichte über Atlantis und Baldur und über die Geschichte der Arier. Die Psalmen entstammen bis auf etliche teils der arisch-atlantischen, teils der germanischen Literatur. Die Bücher Josua, Hiob, Richter, Könige, Ruth, Jesus, Sirach, Weisheit und Prediger Salomonis sind zum größten Teil Literaturerzeugnisse der von den Juden unterworfenen und zugrunde gerichteten Germanen in Kanaan. Die Evangelien wiederum sind vollkommen ein Ausdruck arischen Geistes und arischen religiösen Empfindens, dass sie im schroffsten Gegensatz zum Judentum stehen und von diesen immer abgelehnt wurden. Indianisch-hebräisch und aus dem atlantischen Heidentum stammend sind die mosaischen Blutgesetze und Menschenopfer. Jüdische Priester und Schriftgelehrte haben aus arischer Geschichte und Sage eine Geschichte des Judentums zusammengedichtet, um dieses anstelle der Arier als das auserwählte, heilige Volk Gottes erscheinen zu lassen. Die Bibel strotzt von unerhörten jüdischen Fälschungen. Das Fürwahrhalten derselben hat die Deutschen und die Germanenwelt ins Elend gebracht. Das Judenvolk, ursprünglich ein verachtetes indisches Paria-Volk, eine Art Zigeuner, hat sich durch die Fälschung der Bibel zum Herrenvolk der Erde gemacht und uns zu seinen Sklaven. Das Wichtigste aus den gefälschten arischen Schriften, die alten arischen Rassenzüchtungsgesetze, das Gesetz des Alten Bundes, haben die Juden für sich behalten und angewendet, uns dagegen verheimlicht oder als lächerlich hingestellt. Durch strenge Befolgung der arischen Rassenzüchtungsgesetze haben sie die Weltherrschaft erlangt, uns Germanen aber durch ihre gewissenlosen Geschichtsfälschungen und unser Erbe gebracht, wie Jakob den Esau. Die Bibel darf nicht wörtlich genommen werden. In Märchen, Fabeln und Parabeln ist ein geheimer Sinn versteckt, der alten Kirchenvätern wohl bekannt war, uns aber sorgfältig verheimlicht wird. Die Kirche zwingt uns, den Wortlaut der Bibel und die jüdischen Bibelfälschungen und Schmutzereien für Offenbarung Gottes und für Wahrheit zu nehmen. Sie verlangt von uns, die jüdischen Literaturdiebe, Geschichtsfälscher und Betrüger als auserwähltes, heiliges Volk Gottes anzusehen und unter uns zu dulden. Sie macht sich dadurch unbewusst mitschuldig an einem Betrug am deutschen Volke und an seiner Verjudung und Versklavung. So wird sie zu einer Einrichtung des Judentums, zu dessen Verherrlichung und Schutz und wirkt dem Wohle des deutschen Volkes entgegen. Die christliche Religion wird so nach den Worten des jüdisch-englischen Ministers de Israeli Judentum für das Volk entgegen dem Willen Christi. Der verborgene Inhalt der Bibel ist eine Geschichte der arisch-germanischen Rasse, das hohe Lied derselben und zeigt uns auch die rassenethischen, die rassenhygienischen und rassenpolitischen Bedingungen für ihre Erhaltung und Ausbreitung. Dieser höchst entwickelten Menschenrasse, als dem auserwählten, heiligen Volke Gottes, ist die Welt verheißen. Die Arier, die Germanen, sind nach der Bibel die Kinder Gottes. Die anderen Rassen werden von der Bibel als Tiere, Untiere, Drachen bezeichnet. Die arische Rasse soll nach dem Willen der Bibel die sie bedrängenden Nieder- und Mischlingsrassen ausrotten und die Welt besiedeln. Die Kirche dagegen verlangt die Schonung des Niederrassentums und seine Förderung. Die Bibel verlangt scharfe Absonderung der arischen Rasse vom Niederrassentum, ihre Höherzüchtung und dadurch ihre Vergöttlichung. Die Kirche dagegen fördert dem Willen Gottes entgegen die Rassenmischung und das Rassenchaos im Interesse des Judentums, indem sie die Allerweltsnächstenliebe, die wahllose Rassenvermischung und die artfremde Liebe predigt, welche Lehren notwendigerweise den rassischen Tod des Germanentums zur Folge haben müssen. Die Bibel verlangt mit naturgesetzlicher Notwendigkeit die Differenzierung der Arten, also auch den völkischen und Rassegedanken. Die Kirche dagegen wirkt durch ihre internationalen Ideen dem Rassegedanken entgegen, ist somit unvölkisch statt völkisch, international statt national und kann in ihrer jetzigen Verfassung und ihren unbiblischen Anschauungen nicht den wahren Interessen des deutschen Volkes dienen. Jesus war kein Jude, sondern ein Germane. Seine wahren Lehren hat er ebenfalls wie die arischen Weisen des Altertums in Gleichnissen, Fabeln und Parabeln versteckt. Neben arischer Weisheit und Moral lehrt er die uralten arischen Rassengesetze in schärfster Ausprägung. Er ist nicht gekommen, sie aufzulösen, sondern zu erfüllen. Er ist ein Hauptvertreter der arisch-biblischen Rassenethik, Rassenmoral, Rassenzucht und Rassenpolitik und fordert die Ausrottung des Niederrassentums. Die Kirche hat diesbezüglich seine Lehren nicht oder falsch verstanden und gelehrt, ihren eigentlichen Sinn verheimlicht und sich dadurch mitschuldig gemacht am Untergang des Germanentums. Das wahre Christentum steht nicht im Gegensatz zur Wissenschaft und zu den Lebensbedürfnissen des deutschen Volkes. Es fußt im Gegenteil auf den klar erkannten Lebensnotwendigkeiten der arisch-germanischen Rasse, auf unabänderlichen Naturgesetzen, auf Anthropologie, Rassenkunde, Rassenethik und Rassenpolitik, also auf einer sehr hohen modernen Stufe der Naturerkenntnis und muss daher bestimmend und richtunggebend auf die innere und äußere Staatspolitik wirken. Der Staat muss durch und durch arisch-christlich werden.